Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schon wieder sind wir ein bisschen zu spät. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wie immer montags eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50. Was für ein Nachrichtentag heute. Der Protzbischof schleicht schon wieder durch Limburg, obwohl er das gar nicht soll. Man sagt, dass er auch schon wieder ein bisschen in seinem Prunkbau gewohnt hat. Und Alice Schwarzer hat Steuern hinterzogen und eine absurde, fast lustige Erklärung nachgelegt, warum sie das getan hat. Und alle Nachrichtensendungen heute sind voll davon. Wenn ihr auch gerne mit mir darüber sprechen wollt, sehr gerne. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist der Dirk und Dirk ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Dirk. Jo, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Dirk. Um was geht's? Jo, um was geht's? Ja, ich komme ganz einfach nicht mit klar, dass meine Freundin umgebracht wurde. Deine Freundin ist umgebracht worden? Jawohl, genau. Ich habe wann? Sie am 28.12.2013. 28.12.13. Genau. Was ist und sie genau wurde passiert? Sie wurde von ihrem Ex-Freund erstochen. Erzähl mal, was genau passiert ist. Ja, also ich sage jetzt mal so, oder ich fange mal so an. Ich habe sie auf der Internetseite Yappi kennengelernt. Sie war noch vergeben. Mhm. Und wir waren gute Freunde, haben telefoniert, geschrieben. Wann hast du sie kennengelernt? Das war im Sommer, okay. 2013. Ja, okay. Und sie hat über ihre Probleme geredet, geschrieben, was sie mit ihrem Freund hat. Mhm. Sie hat dann im November irgendwann Schluss gemacht. Mhm. Wir haben uns getroffen. Wohntet ihr in der gleichen Stadt? Nein. Sie kam aus Wolfsburg oder bei Wolfsburg. Und du? Helmstedt. Okay, na so weit ist es auch nicht, na egal. Genau, und jedenfalls, wir haben uns dann, wo wir uns erstmal gesehen haben, ineinander verliebt, sind zusammengekommen. Mhm. Nur kurze Zeit zusammen. Genau, ja sie war am 27.12. bei mir, mhm. bis nachts, ja. musste nach Hause, weil angeblich, oder was heißt angeblich, ihr Ex-Freund wollte morgens noch die Post holen, bevor sie zur Arbeit fährt. Deswegen musste sie nach Hause. Mhm. Und ich habe morgens noch 6 Uhr unten noch eine schöne SMS bekommen. Also sie ist dann von dir aus nach Hause gefahren? Genau. Ja, und dann? Ja, habe morgens, der nächsten Morgen, noch eine schöne SMS bekommen von ihr. Und danach war sie nicht mehr erreichbar. So, und eine gute halbe Stunde später, was ich im Nachhinein denn gehört habe und mitbekommen habe, hat ihr Ex-Freund sie im Auto erstochen. Nachdem sie dich verlassen hatte? Nachdem sie von dir weggefahren war? Oder? Genau, am nächsten Morgen. Sie ist nachts von mir abgehauen, sozusagen. Und am nächsten Morgen, wo sie auf dem Weg zur Arbeit war, hat er sie erstochen. Wo hat er sie erstochen? Im Auto. Im Auto? Bei ihr im Auto, wo sie auf dem Weg zur Arbeit war, wollte. Wie ist das genau passiert in diesem Auto? Also, so wie mir die Polizei erzählt hat, ist er hinten eingestiegen, sie saß vorne, er ist hinten eingestiegen und hat sie dann von hinten erstochen. War sie sofort tot? Nein, war sie nicht. Aber gut, das steht auch alles in der Zeitung, aber möchte ich jetzt nicht so drüber. Wie lange hat sie denn noch gelebt? Also, ich weiß es nicht genau. Ich kann jetzt nur auf den Scheidungsbericht drauf fassen. Also, es war noch, Pi mal Daumen, vielleicht 10 Minuten. Ach so. Aber ich habe es erst am 31. erfahren. Das wollte ich gerade fragen, wann hast du es erfahren? Du hast es am 31. erfahren, aber die Polizei kannte dich ja nun gar nicht. Wie, genau. Wie ist diese Information dann an dich rangekommen? Ja, weil sie nicht erreichbar war. Nirgendwo, weder Internet, weder Telefon. Ich habe angerufen bei der Polizei und es wurde mir halt mitgeteilt. Und das hat mir die Füße weggeruppt. Da war das klar, war katastrophal. Also die haben dir das denn gesagt, dass diese Frau, genau, die ermordet wurde, offensichtlich dann die Frau ist, die du vermisst. Richtig, genau, richtig. Das hat man dir am Telefon gesagt. Genau. Das ist ja eine absolute Horrormeldung. Wie hast du darauf reagiert? Ja, ich habe auf gut Deutsch gesagt gesoffen, fast bis zum Koma. Ich habe fast 3 Promille drin gehabt. Mhm. Und danach Blackout. Ich bin nur morgens aufgewacht in der Klinik, auf einer geschlossenen Station und wusste von nichts mehr. Wie lange warst du auf dieser geschlossenen Station? Da war ich Gott sei Dank nur 10 Tage. Na, immerhin, 10 Tage. Genau. Das heißt, du noch länger sein können. Das heißt, du musst im Suff dann sehr randaliert haben oder irgendwelche Sachen gemacht haben. Genau, also ich habe nur gehört, ich wurde mit Handschellen hingebracht. Mehr weiß ich, also ich habe es nur gehört. Ich weiß nicht, was gewesen ist. Ich habe da voll Blackout gehabt. Ja. Warst du denn dann auf der Beerdigung von deiner Freundin? Nein, war ich nicht. Hast du überhaupt Kontakte zu deren Familie? Zur Schwester. Und warum warst du nicht auf der Beerdigung? Ja, also, ja, wie soll ich sagen, also, könnte ich nicht fertig bringen. Oder habe ich nicht fertig gebracht. Ja, verstehe, verstehe. Was war das Motiv des Täters? Ja, ich denke mir mal, Eifersucht. Sie hat kurz vorher mit ihm auch Schluss gemacht. Eine Weile waren sie ja nun schon getrennt dann. Ja, das war ungefähr so Pi mal Daumen Monat gewesen. Ja, ja. Und also eindeutig gehe ich von aus, Eifersucht war das gewesen. Wusste er, dass es dich gibt? Denke ich mir mal nicht. Kann aber auch sein, weil mäßig auf dieser Internetseite, Yappi, durch diese ganzen Emotionen, die man da einschicken kann, mit Herzen, mit keine Ahnung was nicht alles. Also ich denke mal schon, dass es auch damit Zusammenhang hat. Weil der hat sich ständig über andere Profile eingeloggt, neue Profile aufgemacht, hinterher schnüffelt, hinterher stalkt. Machst du dir irgendwelche Vorwürfe? Auf eine Art ja. Inwiefern? Inwiefern, ja. Sie war am 27. bei mir, bis nachts. Und wenn ich sie bei mir jetzt direkt zu Hause aufgehalten hätte, anstatt draußen am Auto, wo sie ihre Handtasche im Auto hatte, hätte sie das auf dem Handy mitbekommen, dass ihr Ex ihr eine Nachricht geschickt hat. Und dann wäre sie bei mir geblieben und wäre von mir aus morgens zur Arbeit gefahren. Was stand denn in dieser Nachricht drin? Dass er angeblich, also wo sie nachts denn zu Hause war, hat sie mich angerufen, weil sie da erst diese Nachricht mitbekommen hat. Und dass ihr Ex angeblich einen Unfall hatte und im Krankenhaus liegt und morgens nicht kommen kann. Das war eine Lüge. Ja, morgens, bevor sie zur Arbeit wollte, hat sie sich mit ihm verabredet, damit er seine Post holen kann. Da werde ich jetzt nicht ganz schlau draus, aber ich glaube, das ist auch für den Gesamtfall jetzt gar nicht so wichtig, das zu verstehen. Irgendwie hat der versucht rumzutricksen. So ein Gefühl. Also eindeutig hat der das geplant. Andererseits, Dirk, auch wenn du sie an dem Morgen vielleicht irgendwie zurück hättest halten können, der Täter hätte es auch 1, 2, 3 Tage später tun können, wenn er so besessen davon war. Und offensichtlich war er besessen davon. Ja, schon, habe ich auch schon von anderen gehört. Natürlich macht man sich, selbstverständlich macht man sich Vorwürfe, oder man macht sich Gedanken, aber ich glaube, das ist in dem Fall wirklich nicht begründet. Das musst du nicht tun. Nur sind einige Wochen erst vergangen. Das war deine neue Freundin, du warst frisch verliebt und sie ist auf eine brutale Weise jetzt aus dem Leben herausgerissen worden. Wie geht es dir heute damit? Ja, scheiße, ich sehe auf Yappi auf Facebook überall ihre Profile, ihre Fotos hin und her, alles ist katastrophal. Ich kann nachts nicht schlafen, werde 100-mal wach, schweißgebadet. Du sagst, meine Gedanken sind nur bei ihr. Du sagst, du hast es nicht fertig gebracht, auf die Beerdigung zu gehen. Warst du denn mittlerweile mal an ihrem Grab? Das war ich schon gewesen. Warst du nicht gewesen? Das war ich schon gewesen. Das warst du gewesen, ja. Genau. Wie hast du das für dich empfunden, an ihrem Grab zu sein? Absolut nicht schön, sag ich jetzt mal so. Also, das ist mir klar, aber das ist mir auch klar. War es denn für dich vielleicht eine Möglichkeit, dich zumindest zu verabschieden von ihr, indem du dort gestanden hast? Nein, ich sehe sie überall. Sie ist noch überall existent. Ich schaue drauf auf ihre Profile, ich sehe ihre Fotos. Mhm. Katastrophal. Mit wem sprichst du darüber, was passiert ist und über deine Trauer? Tja, ich schreibe jetzt mit ein paar Freunden, die sie auch kannte, auf jetzt Internet drüber. Also es geht schon so, dass ich drüber schreiben kann. Aber das sind ja relativ, das sind ja relativ weit entfernte Menschen, die du persönlich gar nicht kennst. Genau, richtig. Du sagst, du hast Kontakt mit der, du kennst die Schwester von ihr. Ja, per Telefon nur. Wie oft hast du mit der Schwester telefoniert? Da habe ich auch schon ein paar Mal jetzt. Wie ist das für dich, mit der Schwester zu sprechen? Auch nicht einfach. Weil es ist einfach alles noch zu frisch. Es tut höllisch weh. Also, es ist katastrophal. Das ist ja auch ein ungeheures Unglück. Du lernst im Internet eine Frau kennen und nach so kurzer Zeit wird diese Frau erstochen. Richtig. Wie alt ist deine Freundin gewesen? 32. Also das ist echt. Man hört im Fernsehen, aber dass es einen selber so treffen kann, hätte man nie echt nicht gedacht. Wie ist es denn dann passiert, dass man den Täter gefasst hat? Wie kam er hat sich selber gestellt, eine Stunde später. Er hat sich selber gestellt. Und schade eigentlich. Schade? Ja. Den würde ich gerne selber in den Finger kriegen. Ja, das kann man subjektiv verstehen, aber objektiv gesehen ist es natürlich gut, dass er jetzt im Gewahrsam der Behörden und der Polizei ist. Lieber Dirk. Ja, und ich weiß nicht, also ich gehe mal ganz stark von aus, dass ich als Zeuge zum Gericht muss. Und wie ich denn drauf bin und was ich machen tue, ich weiß es jetzt echt noch nicht. War die Polizei bei dir? Wo ich noch in der Klinik war, war die Kripo bei mir gewesen und hat mich befragt. Mhm. Genau. Das kann also sein, dass du vor Gericht aussagen musst? Ja, also dass er zum Beispiel jetzt, oder dass sie nach Hause musste, weil er kommen wollte wegen Post holen und er abgesagt hat, weil er angeblich im Krankenhaus liegt, das wussten die noch nicht. Ah ja. Was hat sie denn so überhaupt von ihrem Ex bei dir erzählt? Ja, also es ging ganz einfach nur darum, dass sie absolut nicht mehr mit ihm klarkam, keine Gefühle mehr hatte. Wie lange waren die zusammen gewesen? Das war, glaube ich, ein gutes Jahr oder ein bisschen über ein Jahr. Ach so, gar nicht. Ich weiß es jetzt nicht genau. Und dann hat sie sich von ihm getrennt. Sie hat sich von ihm getrennt. Wie hat er denn damals, das hat sie dir doch bestimmt erzählt, wie hat er denn darauf reagiert, als sie gesagt hat, ich gehe, ich will nicht mehr? Er hat zwar vieles noch versucht, er war ab und zu bei, wegen auch Sachen holen, hat noch vieles versucht und sie ständig auf WhatsApp, per SMS, irgendwo internetmäßig, Facebook und überall angeschrieben, hat irgendwas noch versucht, aber sie hat ihn überall geblockt. Also, und er hat sie jedes Mal mit ein paar anderen Profilen neu eingeloggt und nachspioniert. Ja, hat sie denn mal eine Andeutung gemacht, dass er zur Gewalttätigkeit neigt? Nee, absolut nicht. Auch ihre Schwester hat gesagt, das war absolut nicht vorhersehbar. Dirk, das tut mir total leid. Für dich natürlich, und es ist ein großes Unglück, dass diese junge Frau ihr Leben verloren hat wegen so einem Irrsinnigen. Ja, ich würde sie am liebsten jetzt gleich wieder hier haben wollen. Also, scheiße ist das alles. Das glaube ich. Und es ist auch besonders schlimm, wenn du da nicht so direkt Menschen hast, mit denen du direkt darüber sprechen kannst. Deswegen werden wir dich jetzt erstmal gleich nochmal anrufen, damit wir in Ruhe mit dir reden können. Das heißt, meine Psychologin, die Christina. Und ich glaube, dass wir dir auch noch ein paar Tipps geben können, wie du jetzt mit dem Schock und mit der Trauer umgehen solltest. Das ist echt alles nicht einfach. Das ist mir völlig klar, lieber Dirk. Ich bitte dich jetzt aufzulegen und dann wirst du von uns zurückgerufen. Ich wünsche dir von meiner Seite aus sehr viel Zuversicht und sehr viel Kraft für die nächste Zeit. Jo, danke schön. Sehr gerne. Auf Wiederhören, Dirk. Jo, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Kostenfallnummer für euch. Und hier ist Claudia. Und Claudia ist 48. Guten Morgen, Claudia. Guten Morgen. Oder guten Abend. Bei mir ist noch Abend. Ja, Claudia. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Auch leider ums Sterben. Habe ich das gerade vom Dirk gehört. Dann wünsche ich alles Gute. Eine meiner engsten Freundinnen ist gestorben letzte Woche an einem sehr unangenehmen und sehr, sehr, jeder Krebs ist unangenehm, aber der ist besonders gemein. Aber was war das für ein Krebs? Das ist ein sehr seltener Krebs im Gallengang, mhm, der auch dort, wo er eben war, nicht operabel ist. Das wusste man relativ schnell. Mhm. Ich sag jetzt extra Mann, weil das nur mich und meinen Mann betrifft. Wir sind eben sehr enge Freunde. Meine Freundin selber und ihr Ehemann haben während der ganzen Krankheitszeit, die 6 Monate nur gedauert hat, so völlige Verdrängungsstrategie gefahren. Mhm. Was wir am Anfang gut verstehen konnten, das ist auch sicherlich so, dass jeder damit auch anders umgeht und auch jeder seine eigene Strategie entwickeln muss. Dass sie dann aber überhaupt dir von der schweren Krankheit erzählt hat, wenn ja, sie es verdrängt? Ja, das hat sie sehr von Anfang an. Also wir sind uns sehr, sehr nahe gewesen. Mhm. Sie ist ein Mensch, der viele Verletzungen in ihrem Leben erlebt hat, eigentlich so mit dem goldenen Löffel im Mund geboren, und auch diese Menschen haben sehr viele Verletzungen. Mhm. Und sie ist mit anderen Menschen grundsätzlich eher zurückhaltend gewesen, ja, aber wir haben einen sehr guten Draht gehabt. Ja. Wie alt ist deine Freundin geworden? 58. 58. Ja, ist 10 Jahre älter. Was ist jetzt der genaue Grund deines Anrufes? Der genaue Grund ist, dass ich Probleme habe, wie sich der Ehemann während dieser ganzen Zeit oder vor allem in der letzten Zeit, wo der körperliche Verfall also dramatisch war, ich kann es leider nicht anders sagen, benommen hat wie ein absolutes Arschloch. Warum? Was hat er gemacht? Er hat sich so um die äußerlichen Dinge, also Medikamente besorgen und sowas, sehr gekümmert. Das kann ich nicht anders sagen. Sie war aber zu Hause, sie lag zu Hause. Ja, wechselnd im Krankenhaus, ja, und wechselnd zu Hause. Ja. Und dann kommt halt irgendwann der Zeitpunkt, wo man eigentlich Pflege braucht. Mhm. Also richtig professionelle Pflege. Mhm. Also mein Mann und ich, wir waren jeden Tag dort und haben uns auch gekümmert. Mein Mann, der so administrative Sachen, und ich habe mich halt um sie gekümmert, also mhm, gewaschen und geredet und gestreichelt, mhm, und eingecremt und so. Was hat jetzt der Mann so besonders Schlimmes getan? Also er hat sie einfach schlecht behandelt. Er hat sie zum Beispiel, sie konnte nicht mehr aufstehen, sie musste auf so eine Bettschüssel gehen, wenn sie Urin oder Stuhlgang hatte. Da hat er die Decke weggerissen, hat er das ruppig runtergeschoben, hat das dann auch danach nicht sauber gemacht, hat sie einfach da so liegen lassen, ich sag wie so ein Käfer auf dem Rücken. Es war sehr, sehr unschön, und wir hatten auch Auseinandersetzungen diesbezüglich. Der hat den ganzen Tag nicht einmal einen Waschlappen in die Hand genommen, keine Hygiene betrieben, eben nicht gecremt oder den mittlerweile dann sehr trockenen Mund irgendwie Creme drauf oder so, ne? Und er war ihr gegenüber auch unfreundlich in eurer Anwesenheit? Nein, er war nicht unfreundlich, aber halt, wir haben immer gesagt, er hat einen Schock, ja. Sie hat schon ganz lange nichts gegessen, und dann hat er sie trotzdem immer gefragt, was möchtest du heute essen? Aber du hast gerade die Geschichte erzählt mit der Schüssel, ja, und dass er so ruppig war. Woher weißt du das? Wenn da war ich dabei. Ah, da warst du doch dabei. Da war ich dabei. Mhm. Und ich bin da auch eingeschritten dann, ich bin in dem Moment auch eingeschritten dann, als ich das richtig realisiert hatte, mhm, und auch erstmal verarbeitet. Und hat er wieder gesagt, ja, ich kann das nicht. Und dann habe ich gesagt, das verstehe ich, aber dann lass dir doch endlich Hilfe, also lass uns Hilfe holen. Mhm. Ich muss dazu sagen, finanziell war das kein Problem oder wäre es kein Problem gewesen, weil diese Freundin sehr vermögend gewesen, mhm, ist, er hingegen nicht. Mhm. Wie, und wie das lange, war auch wie, das Hauptthema bei ihm. Ihm ging es immer ums Geld. Mhm. Wie lange wart ihr mit den beiden befreundet schon? 20 Jahre. Mit beiden? Mit beiden. Ja. Aber da nimmt man doch dann mal den Mann zur Seite, ja, und sagt, haben wir oft gemacht. Pass mal auf, das geht doch so nicht, was ist denn los mit dir? Also wir haben das sanft gemacht, wir haben das mit Nachdruck gemacht, also wir haben es abwechselnd gemacht, weil wir dann gedacht haben, vielleicht so Männer untereinander, ist es einfacher. Und dann hat er gesagt, ja, ich überlege mir was, und hat dann nichts gemacht. Das ist zum Schluss dann so eskaliert, und da habe ich auch ein großes Problem, dass ich ihn dann in einem Telefonat, wo er also eine Pflegekraft die Nacht hätte kommen sollen, abgelehnt hat, weil es angeblich zu teuer ist, was ein lächerlicher Betrag war. Mhm. Und da habe ich ihn dann auch angeschrien und habe gesagt, ich kann mir das nicht länger mit anschauen. Entweder unternimmst du was oder du lässt dir helfen oder ich muss mich zurückziehen. Ich kann das nicht mehr verantworten. Wow. Wie ging das aus? Ganz schlimm, weil er dann den Hörer, ich habe auch richtig geschrien, und dann hat er den Hörer an seine Frau weitergeben wollen. Und da habe ich dann gesagt, nein, ich spreche jetzt nicht mit ihr. Mhm. Außerdem konnte sie zu dem Zeitpunkt auch nur noch schlecht sprechen. Mhm. und habe auch aufgelegt. Und dann hat sie mich 10 Minuten später angerufen und hat bitterlich geweint und hatte also wahnsinnige Angst, ja. Und dann habe ich auch... Das heißt, diese kranke Frau hat diese Streitigkeiten, Konflikte mitbekommen. Wie war es dann ganz zum Schluss, als sie gestorben ist? Auch schlimm, weil sie kam dann ins Krankenhaus und es war klar, dass sie dann sterben wird. Das war ganz klar. Das war dann auch ihm klar, ja. War ihm das also vorher nicht klar? Bitte? War ihm das vorher nicht ihm klar? Da bin ich mir nicht sicher. Also hat man die Diagnose ihm nicht auch gesagt? Doch. Also er hatte auch 2 Wochen davor das erste Mal ein sehr langes und sehr intensives Gespräch, wo der Arzt dann auch gesagt hat, sie brauchen zu Hause ein Palliativteam, es gibt so ambulante Teams. Ja, dann wusste er Bescheid, was ja, los ist. Ja, ja, und er wusste es auch schon viel früher, weil über das Testament konnte er viel sprechen. Mhm. So, als sie dann im Krankenhaus lag und ihre letzte Zeit hatte, wart ihr denn alle da? Ja, eben nicht. Also es war so, dass sie ins Krankenhaus kam, er ist da mitgefahren, ist im Notarzt eingeliefert worden, ist dann noch 1 Stunde geblieben und dann ist er gegangen. Man hat allerdings... Du warst da? Da war ich nicht dabei. Mhm. Man hat ihr sehr hochdosiert Morphium gegeben und sie war dann nicht mehr ansprechbar. Aber trotzdem würde ich sagen, bleibt man dort. Und er hat mich erst abends informiert, das ist mittags gewesen. Mhm. Und ich wollte sowieso abends wie immer jeden Tag dorthin, ne? Und habe angerufen und habe gesagt, ich komme dann jetzt. Wir wohnen nur 2 Häuser auseinander. Und dann hat er gesagt, nee, brauchst du nicht kommen, die ist im Krankenhaus. Wer war bei ihr, als sie gestorben ist? Wir beide dann letztlich. Also aber du weil und ich ihn und? Mehr oder weniger gezwungen habe. Das heißt, selbst am Sterbebett war noch Spannung da und ich hoffe, ihr habt nicht am Sterbebett noch gestritten. Nein, natürlich nicht. Ich habe auch mit ihm nur diese eine Auseinandersetzung so heftig gehabt und danach natürlich nicht mehr, weil es geht da ja nicht um mich oder um... Wie war denn dein Verhältnis in all diesen vielen Jahrzehnten vorher mit diesem Mann? Ja, das ist ja das Verrückte, gut. Gut, richtig gut. Also für mich war das ein ganz sympathischer, netter Mann, ein bisschen lebensuntüchtig, aber wurscht, ja. Jetzt ist einige Zeit vergangen. Wie ist das Verhältnis jetzt zwischen euch? Also von meiner Seite oder von unserer Seite, mein Mann ist da ja auch betroffen, sehr angespannt. Also verkehrt ihr denn miteinander? Habt ihr ja, Kontakt? Ja, natürlich. Wir helfen auch jetzt immer noch mit Beerdigungen und allem Möglichen und kümmern uns so um Abläufe und solche Sachen. Also Trauerfeier ist jetzt erst, es wird eine Urnenbeisetzung, es gab also noch keine Bestattung. Und da helfen wir jetzt halt mit Adressen und Terminen und das ist ja alles sehr viel Arbeit. Meine Freundin kommt aus einer sehr, sehr großen Familie. Ja. Und da werden so 300 Leute anreisen ungefähr. Ja. Wenn das vorher so gut war, wenn ihr gute Freunde wart, dann musst du doch irgendwie eine Idee, eine These haben, eine Erklärung, warum er jetzt in dieser Zeit so seltsam war. Ich habe mehrere Thesen und Theorien, aber ich bin sehr unsicher deswegen. Also es gibt die eine These, die ich bevorzuge, dass er sowas wie einen Schock hat. Ja. Aber schon lange halt, ne? Mhm. Es gibt ja Leute, die nach einem schweren Autounfall mit einem gebrochenen Bein rumlaufen. Mhm. Was ist die andere Theorie? Die nächste Theorie ist, dass er ein Arschloch ist, Entschuldigung. Gut, aber du kennst ihn ja schon so lange. Ja, aber man kann sich ja schon verstellen. Der enge Kontakt war mit der Freundin. Mhm. Und wir hatten so ein Partyverhältnis, der Mann und ich. Ja, verstehe. Also immer nur gut. Immer so in happy surroundings. Man hat Spaß miteinander. Genau, immer man hat Spaß. Noch keine ernsten Sachen miteinander durchgemacht. Nein, mit ihm nie. Verstehe. Ja? Dann lernt man niemanden kennen. Eben. Mhm. Und also, hast du noch eine Theorie? Ja, und die andere ist, dass es ihm wirklich nur ums Geld geht. Das ist auch ganz schlimm. Mhm. Und ich weiß nicht, kann man als Freunde dann sagen, irgendwann, jetzt noch nicht, aber kann man sagen, ich will mit dir nochmal darüber reden, oder ist das, müssen wir das selber mit uns ausmachen? Nein, ich finde, Claudia, nach dem, was du jetzt geschildert hast, das ist ja schon sehr schlimm und sehr, sehr bedrückend. Und das war deine beste Freundin und eure beste Freundin. Jetzt lass mal die ganze Sache sich erstmal ein bisschen beruhigen. Das heißt, es muss alles erledigt werden. Du sagst, die Beisetzung steht noch an. Und dann würde ich auch noch mal ein paar Wochen vergehen lassen. Mhm. Dann allerdings würde mir sehr viel daran gelegen sein, noch mal ein Gespräch zu führen. Ja. In aller Sachlichkeit. Ja. Und ihm das genau hinlegen, dass du so schockiert warst wegen dieser ganzen Dinge. Du kannst ihm dann ja noch viel mehr Beispiele nennen, als du sie mir hast nennen können. So, und mal sehen, wie er darauf reagiert. Davon würde ich fast abhängig machen, wie das Verhältnis sich weiterentwickelt. Ja, so geht uns im Moment auch. Ja, also wir sind so ein bisschen mir fallen in solchen Situationen immer nur englische Sachen ein, so in Warte, so ein bisschen wie auf Pause gedrückt. Ja, genau, ne? genau. Also wir haben natürlich auch sehr viel Verständnis für seinen Verlust, wobei er den jetzt auch nicht verbalisiert. Ne? Es kann ja sein, dass es wirklich ein Schockzustand ist und dass sich das gibt es schon, alles oder? Verändert. Ja, es gibt es. Es gibt es, absolut. Auch über so einen langen Zeitraum. Vielleicht, wenn er bisher so etwas vielleicht auch noch nie erlebt hat, das ist ja auch Drama, wenn man sieht, dass seine Frau. Furchtbares Drama. Ja, furchtbar, wenn so ein schlimmer Krebs ist. Macht das so, Claudia. Sucht nochmal das Gespräch und entscheidet dann, ob ihr weiter mit dem Mann befreundet sein wollt oder nicht. So würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall mich verhalten. Okay, das hat mir jetzt auch noch mal ein Stück weiter geholfen. Alles Gute von Herzen. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Manuel. Manuel ist 33. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Manuel. Ich rufe an wegen dem... jetzt habe ich noch unterbrochen. Ich wollte sagen, schön, dass du da bist. Und was ist dein Thema? Danke. Ich rufe an wegen dem Tagesthema. Alice Schwarzer. Ja. Haben wir da viele Gedanken zugemacht, habe das den ganzen Tag schon verfolgt und auch die Meldungen, die da reinkamen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe kein Verständnis für die Empörung von Alice Schwarzer bei ihrer eigenen Sache. Also der Spiegel hat vor ein paar Tagen veröffentlicht, dass sie Steuern hinterzogen hat, dass sie ein Konto in der Schweiz hatte in den 80er Jahren, da um die 200.000 Euro an Zinsen nicht versteuert hat. Was eine Riesenmenge an Geld ist. Und ja, also das heißt, man spricht von einem Vermögen von 2,4 Millionen Euro, das sie hat. Und dass sie jetzt ja im letzten Jahr Selbstanzeige aus freien Stücken, so hat sie es gesagt, erstattet hat und das Geld nebst Verzugszinsen zurückgezahlt habe. Ja. Und sie sich damit auch... so ist sie strafrechtlich aus dem Schneider? Genau, strafrechtlich aus dem Schneider und so sieht sie das auch. Und sie findet also eine schwere Empörung gegen sie, dass der Spiegel da ihr Recht auf Privatsphäre verletzt hat. Und ihr Anwalt hat wohl auch schon prüfen lassen, ob da rechtliche Schritte wegen dem Steuergeheimnis gegen den Spiegel vorgenommen werden können. Das ist halt die Frau, die immer den Finger erhebt und warnend und anklagend und moralisierend durch die Talkshows tingelt. Genauso sieht's aus. Jetzt bekommt sie mal Gegenwind und auch einen eventuellen Image-Schaden, weil sie selbst einen großen, sehr großen Fehler begangen hat. Weil ich finde, jemand, der moralisch tätig ist, der sollte solche wirklich schwerwiegenden Fehler nicht begehen. Und das war noch gerade zu einer Zeit, wo sie aktiv war. Ja, ich finde besonders absurd und lächerlich, wie sie das begründet. Sie begründet es, dass sie damals, dass eine große Hatz in Deutschland gegen sie lief und sie dieses Konto, dieses Schwarzgeldkonto in der Schweiz eingerichtet hat, weil sie ernsthaft darüber nachdachte, Deutschland verlassen zu müssen. Das ist so absurd. Das heißt im Klartext, dass wir, die bösen, bösen deutschen Männer, letztendlich schuld sind, dass die arme Alice vielleicht hätte in die Schweiz fliehen müssen. Da müssen wir uns eigentlich dafür entschuldigen, dass wir das verursacht haben. Ja, das ist wirklich absurd. Also ich meine, sie hat viel bewirkt, auch sehr viel Positives, das darf man nicht vergessen. Aber ich finde auch, sie hat die Medien immer sehr gut bewegt und das immer auch sehr gut geschafft, in bestimmte Situationen auch zu versuchen, da eine gewisse Polemik mit reinzupacken. Und jetzt sehe ich hier, sie plant ja jetzt oder sie hat angeblich schon vor Monaten eine Stiftung gründen wollen, wo sie 1 Million Euro investieren möchte, wo sie laut eigener Pressemitteilung dass die Veröffentlichung jetzt vorweggenommen habe, um zu zeigen, dass sie ja doch eine gute Frau ist. Ja. Finde ich aus meiner Sicht, das ist meine ganz persönliche Meinung, das ist nicht sehr glaubwürdig. Nein, sie versucht damit ihr Image zu retten, aber die Leute schauen das ganz einfach und ich glaube nicht, dass das gelingen wird. Nun gibt es ja heute schon Stimmen, die sagen, sie hat ja das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen, dass sie das wieder zurückgeben soll. Wie siehst du das? Ich sehe das genauso. Sie hat es ja zweimal bekommen, einmal am Bande und einmal sogar erster Klasse. Ich sehe, dass... Bundesverdienstkreuz als eine Auszeichnung für Menschen, die integer sind, die sich moralisch vernünftig verhalten haben und die als Vorbild zu sehen sind. Und sie hat ihre Vorbildfunktion mit so einer Tat aus meiner Sicht komplett verloren und verwirkt. Also ich habe Frau Schwarze auch immer so eingeschätzt und ich kenne sie, habe sie auch so kennengelernt oder kenne sie so, nicht persönlich oder kaum persönlich, dass sie extrem gut und martialisch austeilen kann, aber sofort hysterisch wird, wenn jemand sie angreift. Ja. Und das ist jetzt im Momentan ein gutes Beispiel dafür, was gerade passiert. Ja, und genauso äußert sie sich ja auch in ihrer eigenen Stellungnahme, dass er jetzt wohl kein Zufall sei, dass jetzt, wo sie diese Prostitutionsthemen in der Emma rausbringt, dass ihr zum Schaden gemacht wird. Also sie sieht sich als Opfer und als Rufgeschädigte. Sie spricht davon Milliarden von Euro. Das ist eine sehr interessante Phrase, dass sie jetzt Milliarden von Euro, die sie irgendwo gerettet hat oder die der Staat falsch investiert hat, mit nur 200.000 Euro. Also ich versuche das irgendwie gleichzusetzen. Mhm. Das macht sie sehr intelligent, aber man durchschaut es natürlich. Und ich fand schon damals 2010 beim Kachelmann-Prozess, sie hat lange Zeit nichts von sich hören lassen. Das war für sie natürlich perfekt, da wieder einzusteigen, in die Medien zu kommen. Da wieder mal was, und da hat sie ja auch nicht gerade die besten Kritiken bekommen. Mhm. Sie hat bei mir in ganz vielen Sachen ihre Glaubwürdigkeit verspielt in all den Jahren, aber zum Beispiel auch, als sie sich dann vor den Karren der Bild-Zeitung hat spannen lassen und für die Bild-Zeitung plötzlich Kolumnen schrieb. Das passt auch nicht so ins Image der Linksintellektuellen und so, wie sie sich vorher immer gegeben hatte. Ja, ich finde auch, setzt sich ein bisschen, also das Wort Prostituieren ist immer gemein, aber sich ein bisschen für die Interessen der Medien da verbiegen lassen, in die Richtung, wie es gerade passte. Und sie hat ja auch zugegeben, dass dir der Artikel vom Stern, der in den 70er Jahren rauskam mit Ich habe abgetrieben, wo man gegen den Artikel 218 gekämpft hat, dass das auch nicht alles der Wahrheit entsprach. Dass sie selbst nie abgetrieben hätte und auch einige Teilnehmerinnen nicht. Dass es aber ja so dargestellt wurde, um also das kann man bei Wikipedia nachlesen, der hat das also wirklich so zu Wort gegeben. Also sind einige Sachen, die finde ich ziemlich ungereimt und Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Ungereimtheiten noch. Ich merke, du bist auch kein großer Freund von Frau Schwarzer. Ich habe sie sehr gemocht, ich muss ehrlich sagen, ich fand sie als Mensch fand ich sie wirklich sympathisch und ich fand viele Sachen. Total, das hat hätte auch meine Unterschrift tragen können. Es gab einige Sachen, gut, diese gegen Porno-Geschichte, was sie da gemacht hat, das war ein bisschen schwachsinnig, aber so einige Dinge fand ich gut. Vielleicht werden wir aufgrund dieser Affäre jetzt demnächst weniger von ihr genervt in diversen Talkshows. Also ich hoffe, also ich glaube, sie ist überall gerne eingeladen, mal dazu Stellung zu nehmen, zu dieser Sache in einer öffentlichen Diskussion, wo sie Frage und Antwort stehen muss. Und dazu hat sie sich noch nicht geäußert und mal sehen, was da noch kommt. Ich danke für deine Meinungsäußerung, Manuel. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Danke, tschüss. 0800 220 50 50. In der ganzen Empörung über Frau Schwarzer ist das wirklich heute ein bisschen untergegangen, dass, wie ich es vorhin schon sagte, dass der Bischof von Limburg wieder ab und zu in seinem Prunkbau wohnen soll, so Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Und im Kölner Stadtanzeiger war es heute auch zu lesen. Und dass es wohl immer noch ernsthafte Bestrebungen seinerseits gibt, wieder in dieses Amt zurückzukehren. Und er weit davon entfernt sei, zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht und ich ziehe mich zurück oder mache irgendetwas anderes. Wir sind sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Hier ist Josephine, 79. Guten Morgen. Guten Abend. Oder Josephine, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Schön, ich freue mich, dass du da bist. Ja, das freut mich auch. Josephine, was für einen schönen Namen. Ja. Ein schöner, alter und dennoch sehr aktueller Name. Ja, der ist von meiner Großmutter. Siehst du? Durch die Generationen wird dieser Name getragen. Josephine, um was geht's bei dir? Ja, ich habe etwas ganz Schreckliches erlebt. Erzähl. Ich war am 4. Dezember morgens um 6:45 bei meinem Arzt. Mhm. Und der hat mir Blut abgenommen und dann habe ich noch den Bus wieder zurück nach Hause bekommen. Ja. Ich bin dann zu dem Fahrer gegangen, wollte da einsteigen. Und da hat er mir gesagt, steigen Sie bitte hinten ein, hier ist schon so voll, weil da die ganzen Schüler zur Schule fuhren. Mhm. Also er ist eine Haltestelle gefahren, dann sind die Schüler alle ausgestiegen, ziemlich hastig. Und ich habe fast angenommen, dass die Schüler mich aus diesem Bus gedrängt haben. Und ich bin dann auf dem Bürgersteig gelandet. Ach so, die Schüler haben dich mit rausgedrängt quasi. Ja, habe ich angenommen. Aber es war gar nicht so. Nein, es war nicht so. Wie war's? Es war so, als ich hinten eingestiegen bin, war da wohl ein älterer Mann, sofort hinter mir, weil die Bahn so voll war. Und er hat ziemlich bösartig zu mir gesagt, drängeln Sie doch nicht so. Mhm. Und da habe ich mich entschuldigt und habe gesagt, ich bin schwer sehbehindert. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Mhm. Na, jedenfalls, als dann die nächste Haltestelle kam und die Schüler alle rausgestürmt sind, landete ich auf dem Bürgersteig. Du bist hingefallen? Ja. Also jemand oder dieser Mann hat dich so geschubst, dass du aus dem Bus rausgefallen bist? Genau so, aber da wusste ich das noch nicht. Man hat ja hinten keine Augen, also ich jedenfalls nicht. Warst du verletzt? Ja, sehr schwer. Was hast du gehabt? Also, ich bin aufs Knie gefallen, auf meinen Oberschenkel und meine Hüfte war gebrochen. Ach du lieber Gott. Das heißt, dir geht es jetzt immer noch schlecht? Ja, mir geht es immer noch schlecht. Sogar sehr, sehr schlecht. Ich habe so eine Wut. Wie hast du das denn rausgekriegt, dass dieser Mann das war? Ja, das erzähle ich dir jetzt. Der Fahrer von dem Bus hat sofort einen Krankenwagen gerufen. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen und sofort operiert worden und abends, als ich wieder bei mir war, habe ich meine Nichte angerufen, weil die ist Krankenschwester und ich habe eine Unfallversicherung und habe gesagt, ruf da bitte an und sie betreut so ältere Menschen und hat mit ihrer Kollegin darüber gesprochen und die hat gesagt, hör mal Steffi, die haben doch jetzt in allen Bussen immer Videoanlagen, ruf doch mal da an. Dann hat sie da angerufen, dann haben sie das Video der Kriminalpolizei geschickt. Mhm. Nachdem ich aus Duisburg, aus Area gekommen bin, musste ich zur Kripo, weil ich das ja, ich persönlich das angeben musste. Mhm. Meine Nichte ist mit mir da hingefallen. Mhm. Und sie hatte mir zwischenzeitlich dann auch erzählt, dass es ganz genau zu sehen ist, wie er mich da rausgeschubst hat. Also es gibt eine Aufnahme, die das genau zeigt, dass dieser Mann dich gemeinerweise rausgeschubst hat. Genau. Nicht die Schulkinder. Nicht die Schulkinder. Kann man diesen Mann erkennen auf dem Video? Ja, das kann man. Übrigens, liebe Datenschützer, mal wieder ein gutes Beispiel, wie wichtig diese Videoanlagen sind. Hier in Köln sollen die auch eingebaut werden. Und es gibt ja schon wieder großes Theater, Datenschutz und weiß ich was. Es ist so wichtig, dass diese Anlagen da sind, um eben potenzielle Verbrecher oder solche Leute, wie du es gerade beschrieben hast, Josefine, zu fassen. So, ja, was ist jetzt weiter? Was ist jetzt weiter passiert? Gerade für uns ältere Menschen ist es ganz wichtig, dass wir doch auch einen gewissen Schutz in den Bussen oder U-Bahnen haben. Man fühlt sich ja sicherer, wenn die Kameras da sind. Auch das. Und hier werden jetzt auch immer Leute, die Hartz IV bekommen, dass die auch für uns in den Bussen sind, die uns behilflich sind beim Einsteigen und, und. So, kann man denn jetzt diesen Mann anzeigen? Hast du ihn angezeigt? Ja, natürlich habe ich ihn angezeigt. Das liegt auch schon alles beim Staatsanwalt. Ist dieser Mann Polizei bekannt? Nein, Polizei bekannt nicht. Sie haben aber schon rausgekriegt, wer das ist, denn sie wissen, dass er nicht vorbestraft ist. Mhm. Und es ist natürlich so, ich konnte mir das Video nicht angucken, weil ich das nicht sehe. aber meine Nichte hat es gesehen. Ah, ja. Und die war auch so empört, dass man einen älteren Menschen so etwas antun kann. Ich meine, das ist schon schlimm genug, dass du in deinem Alter diese Brüche hast, aber es hätte ja noch schlimmer ausgehen können. Aber es ist schlimm genug. Es ist schlimm genug, ja. Und ich meine, ich bin froh, dass ich in der Reha gewesen bin, weil die Schwestern und auch die ganzen Therapeuten waren sehr, sehr nett zu mir, weil ich doch immer noch sehr betroffen davon war. Kannst du denn wieder ein bisschen alleine gehen? Ja, hier in der Wohnung kann ich etwas, aber ich nehme immer noch einen Stock. Und hast du Schmerzen? Ja, ich habe Schmerzen. Ich habe sehr große Schmerzen sogar. Also gebrochen war jetzt, die Hüfte war gebrochen? Die Hüfte war gebrochen. Und? Also meine Therapeutin kann genau feststellen, dass das Knie verletzt ist und mein Oberschenkel ist ganz taub. Aber der ist nicht gebrochen, Gott sei Dank. Ja, nein. Aber die Hüfte, ist schon schlimm genug, dass die Hüfte gebrochen ist. Ja. Das heißt, du musst starke Schmerzmittel wahrscheinlich nehmen. Du musst dich schonen und du bist erstmal jetzt zu Hause eingesperrt. Ja. Sonst hättest du ja schon, konntest du ja ein bisschen noch rausgehen. Ja, es ist ein Gutes, dass ich hier schon sehr, sehr lange eine Unfallversicherung habe und die jetzt erst das zweite Mal in Anspruch nehmen musste. Aber dazu muss ich sagen, ich habe noch einen Schock bekommen. Am Samstag hat mich meine Nichte angerufen und mir gesagt, dass meine Schwester Krebs hat. Das kommt jetzt auch noch dazu. Ja. Hast du ein enges Verhältnis zu deiner Schwester? Ja. Ja. Wir waren drei Mädchen. Und das ist meine Schwester schon so lange auch krank. Und Wohnt die in deiner Nähe? Ja, die wohnt in meiner Nähe. Aber sie hat einen herzensguten Mann, der alles für sie macht. Aber ich lebe natürlich alleine. Mhm. Wie alt ist die Schwester? 77. 77. Hat deine Schwester sich persönlich bei dir noch nicht gemeldet und hat dir das erzählt? Nein, meine Nichte hat es mir gesagt. Meine Schwester wollte mich bestimmt ein bisschen schonen. Ach, verstehe. Mhm. Und ist es denn schlimm oder kann man hoffen? Ja, es war ganz schlimm. Ja. Das war nämlich so, das muss ich dir auch mal kurz erzählen. Meine Schwester hatte immer so, die konnte gar nicht laufen. Mhm. So weh hat ihr Bein getan, ne? Meine Nichte, weil die ja Krankenschwester ist, gesagt, Mutter, du musst jetzt in den CT, das geht so nicht weiter. Und dann ist sie da reingekommen, haben sie festgestellt, dass ihr Oberschenkel schon durch Bakterien zerfressen war. Mhm. Dann ist sie aufs Bett gefallen, da war das Bein sofort gebrochen. Und dann ist sie zweimal operiert worden, dann hat sie hier oben unterm Hals ein ganz dicke Geschwulst bekommen, kam wieder in CT und da hat man auch festgestellt, dass da schon die Bakterien sind. Mhm. Und ja, und so ist das. Ich kann nicht mehr. Also das tut mir total leid. Das heißt einmal, du hast selbst jetzt einmal die Verletzung, dann aber auch den Schock. Man hat ja auch einen Schock, wenn man als alter Mensch irgendwo rausgeschubst wird. Und jetzt auch noch die traurige Nachricht von der Schwester. Das tut mir sehr, sehr leid für dich. Dankeschön. Aber du kannst es mir glauben, wenn mir dieser Mann mal begegnen würde. Also, ich hoffe, dass weiß nicht, was ich machen will. Ich hoffe, dass es zu einer Gerichtsverhandlung kommt. Offensichtlich haben sie ihn ja wirklich gepackt, wenn sie wissen, dass er nicht vorbestraft ist. Und dass er eine saftige Strafe bekommt, das wünsche ich sehr. Ja, der Kriminalist hat mir ja gesagt, das ist eine ganz schlimme Körperverletzung. Ja, eine niederträchtige Aktion war das. Ich verstehe es nicht. Ich versuche zu jedem Mensch freundlich und nett zu sein. Mhm. Und dass ein Mensch so gemein sein kann, ich begreife es nicht. Nein, das begreife ich auch nicht. Josephine, ich habe mich sehr gefreut, dass wir beide uns kennengelernt haben, hier am Telefon zumindest. Oh, danke schön. Ich wünsche dir von Herzen erstmal gute Genesung. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute für deine Sendung. Vielen Dank. Ich höre dich sehr, sehr oft. Vielen Dank. Und steh du deiner Schwester bei, auf ihrem wahrscheinlich auf jetzt schweren Fall. Weg. Ja, ja. Auf jeden Fall. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Dankeschön, das wünsche ich dir und deiner Mannschaft. Dankeschön, ich richte es gerne aus. Tschüss, Josephine. Tschüss. Tschüss, Domian. So, meine Lieben, diese Woche haben wir auch natürlich ein Thema. Und das Thema heute, nicht heute, sondern diese Woche heißt, das habe ich im Rausch getan. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in einem Drogenrausch, einem Alkoholrausch, einem Sexrausch oder in was für einem Rausch auch immer, irgendetwas Schlimmes oder Schräges gemacht haben. Oder vielleicht hat man mit euch auch etwas gemacht, während ihr in einem Rauschzustand wart. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch domian@wdr.de oder ruft während der Sendung in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag an oder auch gerne vor der Sendung. Im Rausch passiert, das ist das Thema in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt geht es weiter um 1.49 Uhr mit der Hannelore. Und die ist 61. Guten Morgen, Hannelore. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Hannelore. Nachdem ich jetzt meine Erregung bei zwei deiner lieben und netten Mitarbeiter abgelassen habe, habe ich mich schon etwas beruhigt. Lass mich raten, weswegen du anrufst. Es geht um diese Steuerhinterzieher-Debatte. Ich habe es mir schon gedacht. Ja, ja. Und zwar geht es mir da ganz speziell um die Alice Schwarzer. Mhm. Und zwar möchte ich kurz zwei Gründe anführen, warum ich sie ungerechtfertigt behandelt fühle. Und auf eine gleiche Stufe, also als kritische Stimme möchte ich mich gewertet wissen, dass sie nicht in einen Topf geworfen werden kann, wie alle anderen Steuerhinterzieher, die man so kennt. Ja? Warum? Wie Hoeneß oder wie jetzt der Kulturstaatssekretär in Berlin, ne, und sowas. Weil, also ich sag mal eins, also das Geld, was sie damals in den 80er Jahren angelegt hat in der Schweiz, das war versteuertes Einkommen, ja, zum einen. Aber sie hat hinterzogen die Zinsen auf diese, genau, auf dieses Geld. Genau. Das und sie hat sich freiwillig nach den letzten gesetzlichen Bestimmungen angezeigt. Ja, aber sie hat 30 also hat Jahre. Ihre Schuld eingestanden, auch öffentlich, also ne, hat dazu gestanden und hat die 200.000 Zinsen nachgezahlt. Sagen wir so, weil ihr das so. Wasser bis zum Hals stand und weil es gar nicht anders ging. Ja, aber es ist Folgendes. Ich möchte ihr insofern den Rücken stärken in dieser Debatte. Ich war damals selber Teil dieser feministischen Bewegung hier in Berlin, vor allen Dingen auch führend tätig in den Paragraph 218 Komitees. Und wir sind sehr verfolgt worden damals. Ja, wir hatten überhaupt kein Vertrauen mehr in diesen Staat. Das heißt, sie hat echt mit dem Gedanken gespielt, auszuwandern. Sie hat das nicht in erster Linie aus Steuerhinterziehungsgründen gemacht, sondern um tatsächlich möglicherweise ins Ausland zu gehen. Und wir haben viele dieser Debatten gehabt und haben sie davon abgehalten. Und haben, sie wollte auch nach Frankreich gehen und so. Ja. Und da haben wir gesagt, bleib hier, wir brauchen so eine Leute wie dich, weil wir unsere Verhältnisse hier ändern müssen. Sie hatte ein Kotzen auf den Staat. Und dass man aus einer solchen politischen Haltung heraus, ja, solchen Fehler macht. Aber ich finde, wir sollten mal die Kirche im Dorf lassen. Heute gab es einen guten Kommentar in der Zeit oder im Spiegel, ich weiß nicht wo. Mit diesem Argument zu spielen, ich hatte schon, es gab eine Hatz und ich war kurz davor, das Land verlassen zu müssen. Das diskreditiert alle Menschen, die wirklich mal unser Land verlassen mussten, weil es eine Hatz gab auf die... So eine Hatz gab es auf Alice Schwarze und die Feministin, das weißt du auch. Wir sind ja ungefähr... Das kann man nicht vergleichen, das stimmt. Nein, man kann es nicht vergleichen. Aber ich respektiere natürlich dann, wenn du sagst, du kommst aus der Bewegung und du sagst, für mich hat diese Frau viel, viel Gutes bewirkt. Dann noch ein legalistisches Argument, wenn es gestattet ist. Gerne, natürlich. Das müsste in ein Steuergesetz. Ich bin Ökonom, ich weiß also auch steuerlich Bescheid, ja. Mhm. Es ist tatsächlich ein Unterschied, ob ich mich selber anzeige unter geltenden Gesetzen, man diskutiert ja jetzt, im Moment ist es ja nach oben offen, das kann ja jeder machen. Es soll ja auf 50.000 Euro begrenzt werden, ist aber noch nicht. Sodass praktisch, wenn es ein solches Gesetz gibt, was sie dann freistellt, wenn sie das zugegeben hat, sich angezeigt hat und die Strafe gezahlt hat und rückgezahlt hat, für 10 Jahre hat sie zurückgezahlt, steht im Gesetz so drin. Eigentlich müsste sie für 30 Jahre zurückzahlen, ja, wenn, genau. wenn sie moralisch... Dann ist aber das Gesetz, dann musst du das Gesetz angreifen. Genau, und ja. Sagen, tun ja auch viele. Ja, sie könnte sagen, dieses Steuerhinterziehungsfreistellungsgesetz ist falsch. Das halte ich auch politisch für falsch. Genau, sehe ich auch so. Aber es gilt noch. Aber es meinst du nicht, du bist dann, ja auch... Dann gilt danach, wenn ich mich daran gewöhnt habe, wenn ich mich danach gehalten habe, dann falle ich wieder unter Steuergeheimnis. Da kann ich nicht rausgekramt werden aus irgendeiner Vorschublade, wie der Hoeneß, der es nämlich nicht gemacht hat, der es falsch gemacht hat. Der darf diskutiert werden. Nun bist du ja auch eine... Es gibt so viele Leute, die sich selber angezeigt haben. Ich glaube 21.500. Genau. Die müssten ja alle aus der Schublade geholt werden und gesagt haben, ach guck mal, wer hat was hinterzogen, naja, der hat sich zwar... Moment. Sie ist ja nicht irgendwer. Sie tritt ja als moralische Instanz auf. Und dann wundert es natürlich nicht, wenn die Öffentlichkeit sich dann für so etwas auch interessiert. Aber sie war nie eine Legalistin. Sie hat nie den Staat vertreten. Weil der Staat ja Institutionen hat, die da mitwirken bei diesen Unterdrückungsmaßnahmen. Aber du willst doch nicht Frau Schwarzer darstellen als jemand, die unsere Gesetze nicht respektiert. Nein, sie hat sich ja auch angezeigt und hat auch alles gehalten. Aber ich frage dich, du bist auch eine Moralistin, das höre ich. Ist ja auch gut. Ich bin keine Moralistin. Nein. Ich halte nichts von Moral. Ich meine das so absolut positiv. Eine Frau mit Haltung, ich bin so meine politisch orientiert, nicht moralisch. Okay, dann frage ich trotzdem. Wär's nicht ein integrer Schachzug von ihr, wenn sie 30 Jahre hinterzogen hat, dass sie, auch wenn sie es gar nicht muss, dass sie dann 30 Jahre nachzahlt und nicht nur 10 Jahre, weil sie 10 Jahre muss? Ihr seid ja schon informiert darüber, dass sie gerade 1 Million gespendet hat. Das ist für eine Stiftung. Sie hat gerade eine Stiftung gegründet, die nämlich wieder steuerbegünstigt ist. Aber das ist ja was ganz anderes Thema. Ja, nee, aber sie will ja damit zeigen, dass sie doch ein guter Mensch ist. Naja, was heißt guter Mensch? Das ist ja damit will sie guter ihr Mensch, Image. Das ist moralisch. Damit will sie ihr Image wieder polieren. Ja, natürlich. Das gelingt ihr aber nicht. Ja, das werden wir sehen. Ich meine, wir leben in einer eigentlich in einem Rollback, was Feminismus angeht, ist meine Überzeugung. Ja. Die ganzen vielen jungen Frauen, die nur nach Aussehen gehen und so weiter, die fallen ja wieder in diese ganzen Frauenfallen rein. Ach. Hat auch ökonomische Gründe, weil sie jetzt auch mal wieder einen Mann brauchen, ne? Weil es gibt nicht genug Arbeitsplätze, wissen wir ja alle. Ich kenne so viele junge Frauen, die sind so gleichberechtigt, die brauchen diesen ganzen Feministenquatsch gar nicht mehr. Ja, siehst du, das ist genau der Punkt. Das deswegen rede ich vom Rollback. Ich rede davon, dass wir solche Frauen gerade brauchen. Und deswegen ist, wenn es ihr gelingen sollte, ihr Image wieder ein bisschen, obwohl viele wollen ja von der Alten nichts mehr wissen. Aber trotzdem wird es ja gesellschaftlich diskutiert. So. Und das ist von Vorteil, dass dann da nochmal gesagt wird, was ist da geleistet worden. Ja, dass das nicht, zumindest, ich plädiere ja nur dafür, ich will sie ja nicht reinwaschen, dass sie nicht in einen Topf geschmissen wird mit Hoeneß und ähnlichen Konsorten. Ja, aber in gewisser Weise doch auch. Bei Hoeneß ist das natürlich noch eine größere Hausnummer, aber der Hoeneß ist staatstragend. Vom Geschmack her sind wir da... Der ist ein staatstragender Typ, wie hier der Staatssekretär. Ja, von dem erwartet man doch, dass er seine Steuern zahlt. Na hör mal, wie staatstragend ist Frau Schwarzer durch alle großen Talkshows die letzten Jahre getingelt? Staatstragender ging es gar nicht mehr. Also das sehe ich... Feministisch orientiert auch. Auch, beides widerspricht sich ja nicht. Naja, manchmal schon. Ja. Hallo, ich freue mich über deinen engagierten Anruf. Das freut mich sehr, weil ich will natürlich auch die andere Seite hören. Ich weiß auch, dass ich eine Minderheit da bin, aber deswegen habe ich angerufen. Ich weiß, dass ich eine Minderheit vertrete und der wollte ich meine Stimme geben. Sehr richtig, da freue ich mich sehr. Gut. Vielen Dank und schöne Grüße. Du hast gerade Gruß aus Berlin, ne? Was hast du gerade gesagt? Ja, dann schöne Grüße in unser schönes Berlin. Ja, vielen Dank für eure Arbeit. Tschüss, ja? Hallo, tschüss. Ciao. Und wir haben noch die Maria hier. Maria ist 56. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Maria. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich seit 3 Jahren in einer Beziehung bin, beziehungsweise die zwischendurch mal wieder unterbrochen war. Da waren wir nur befreundet. Ich bin für diesen Mann extra in seine Umgebung gezogen. Und wie gesagt, wir sind jetzt 2,5 Jahre zusammen. Und ist eigentlich mein Traummann, ist leider noch verheiratet, er wollte sich auch von seiner Frau trennen, aber wenn immer das Gespräch dazu kommt, dann dann fühlt er sich unter Druck gesetzt und ich möchte also jetzt mal eine Entscheidung haben und ich fühle mich im Moment so bei ihm, als wenn ich nur eine Affäre bin. Nach 3 Jahren? Ja. Nach 3 Jahren? Mhm. Ja. Mhm. Und ich liebe ihn sehr, er ist sehr gebildet und wie gesagt, er ist meine große Liebe, aber ich habe halt das Gefühl, dass ich, er hat mich teilweise auch ziemlich unterdrückt und ich habe also jetzt vor einer kurzen Zeit erst angefangen, mich zu wehren. Wie hat er dich denn unterdrückt? Ja, ich hatte vorher gesagt, was ich alles machen möchte, wenn ich umgezogen bin und er ist halt der Meinung, das habe ich also noch nicht alles gemacht. Und Ja, und insofern werden die Bedingungen noch nicht erfüllt, unter denen wir gemeinsames Leben verbringen würden. So spricht er. Ja, so in etwa, genau. Mhm. Und ich bin jetzt in einem Alter drin, wo ich also doch jetzt gerne wieder den Mann an meiner Seite haben möchte. Mhm. Ich möchte also nicht den Rest des Lebens als Verstehe. Affäre leben. Ja. Macht ihr denn auch mal irgendwelche schönen Sachen miteinander? Wäre schön, ja. Das wäre wirklich das toll. Also nein, ihr macht das nicht. Nein, wir haben... Nur Sex. Ja, so in etwa. Gut, zwei Sachen waren mal was anderes, aber ansonsten wirklich nur das eine. Und ich bin ein Herzmensch und ich liebe den wirklich über alles. Und Mensch, Maria, was du mir jetzt erzählst, das klingt mir wirklich so, als würde der dich nur als Sexobjekt sehen und nutzen. Und letztendlich bist du dem egal, als Mensch, als Frau, mit deiner Liebe. Ja, ich habe also auch bald den Eindruck, dass ich nur dafür gut bin. So einen Eindruck habe ich auch. Maria, meine Sendung ist vorbei. Wir rufen dich aber gleich nochmal an, denn ich will dich ja nicht so abfrühstücken hier. Ja, okay. Ich bitte dich nur aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Alles klar, bis gleich, ciao. Tschüss. Mhm. So, meine Lieben, das heißt heute in der Technik Tim Dohnke. Morgen sind wir natürlich auch wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.